Kapitel 11 Nachwort. Es ist Frühling. Jeden Morgen gehe ich am See joggen, bis zum Müngersdorfer Stadion und zurück, wie immer. Aber es ist nicht wie immer. Mein Leben ist anders geworden, ganz anders. Ich, Tom Pütz, spiele jetzt keine Nebenrollen an kleinen Theatern mehr. Ich brauche nicht mehr beim Kulissenbauen zu helfen. Ich brauche nicht mehr als Reklamesprecher für Cologne TV nett zu Arno Huppertz zu sein. Ich bin Schauspieler, nichts als Schauspieler, fürs Kino. Ein Traum. Meine nächste Rolle? Eine Hauptrolle im nächsten Film von Luca Piccino und René Schmitz. Produziert von Renania Filmstudios. Gestern hat eine französische Regisseurin hier angerufen, Jacqueline Cresson. Ob ich im Herbst Zeit habe, hat sie gefragt. Eine Rolle als deutscher Koch in einem Familiendrama. Unser Film »Das Geheimnis des Mädchens« hat großen Erfolg gehabt, vor allem beim Publikum. Wir sind Dritte geworden. Naja, Luca als Schauspieler war vielleicht nicht ideal. Das ist ja auch nicht sein Beruf. Wir anderen haben aber alle sehr gute Kritiken bekommen. Marion, wunderschön und enorm talentiert. Schmitz und ich, einfach großartig. An Adjektiven sparen sie nicht, diese Kritiker. Regie und Drehbuch, neu, witzig, originell, einmal genial. Nach der Preisverleihung kamen auch sofort die ersten Angebote. Nächsten Monat fangen wir an. Ein schöner Krimi. Der spielt natürlich nicht bei uns in Köln, sondern in Düsseldorf, wo das große Geld sitzt. Schmitz hat bei Huppertz aufgehört. Ich bin mitgekommen. Sein Büro ausräumen. Auf einmal stand der Huppertz in der Tür. Blass war der. René, sagt er, denk doch an dein Publikum. Die Leute lieben dich. Warum bleibst du nicht? Ist es wegen Geld? Ich zahle dir das Doppelte. Nein, antwortet Schmitz. Du weißt warum. Ich habe es dir schon im September gesagt. Es sieht nicht gut aus für Huppertz, glaube ich. Geschieht ihm recht, nach der Geschichte mit Luca. Luca und Marion wollen übrigens heiraten. Heiraten jetzt schon? Habe ich gefragt. Jetzt schon? Fragt auch Schmitz. Wieso schon? Fragte Luca zurück. Warum sollen wir warten? Und worauf? Fragte Marion. Ja, warum eigentlich? Und worauf? Sie sind ja ein perfektes Paar. Wie im Film.